Ja, hier, Mensch. Hallo, herzlich willkommen bei Die Propheten. Wir sind back again. Herzlich willkommen. So ein kleines Oster-Special heute. Ne? Ja, so irgendwie schon. Oh, da hätte auch unsere Expertenrunde hingehen können. Warum isst man denn an Karfreitag Fisch? Ja, aber das haben wir leider schon gelöst. Das Problem haben wir schon gelöst. Deswegen können wir das heute leider nicht mehr direkt hier live in der Sendung. Schade, schade. Besprechen. Aber wenn du mir eine Folie machst, dann mache ich das. Ja. Mach mir da eine Präsentation fertig, dann kann ich das. Das können wir mit Präsentationsfolie sowieso immer, jederzeit. Ne? Ja. Punkt 1 der heutigen genialen Sendung. Wir haben ja ein neues, mega geiles Konzept. Ja. Ein Meilenstein der Podcast-Geschichte, würde ich das mal so nennen, wollen. Und wir sind da ziemlich geil drauf, muss man sagen. Willst du noch mal kurz zusammenfassen und erklären, was wir so Neues gemacht haben? Letzte Woche hat eine neue Ära begonnen. Die kommende goldene Generation der Propheten ist gestartet. Und wir sind jetzt geiler. Geiler als nachdem zuvor. Über ein paar Tage und Wochen verschollen waren, weil wir die Welt retten mussten, wie wir das in der letzten Folge schon ausführlichst erläutert haben, sind wir nun wieder hier und wir haben euch ja so ein bisschen was versprochen, ne? Ja, haben wir. Und zwar, wir sind jetzt Superhelden. Ja. Müsst ihr halt wissen. Ja. Willst du die Namen aufdecken? Das ist auch eine große Enthüllung unserer wahren Identität. Ja, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall aber einen Trommelwerbe. Haben wir überhaupt heute auf Aufnahme geklickt? Einspielen? Ja, wir haben auf Aufnahme geklickt. Guck, wir haben auf Aufnahme geklickt. Nicht geklickt, gedrückt. Gedrückt. Das ist ja ein Gerät. Ja, ein mobiles, special, high-end Aufnahmegerät. Auf das wir aber auch klicken können, wenn wir möchten. Warte, nicht. Richtig, ja, gut klicken. Ja, klicken kann man da so einiges. Ja. Und nachdem wir das mit dem Klicken geklärt haben, ist natürlich die Frage, wer sind wir denn? Welche Helden? Ja. Und was sind unsere Identitäten? Das sollten wir heute enthüllen. Lieber D-Bro, was ist deine geheime Identität? Ja, ich bin Phoneboy. Phoneboy, ja. Phoneboy. In der Tat. Und du bist Readerboy. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Redman. Ne? Nein, Readerboy. Redman, ganz Readerboy. Jetzt habe ich wenigstens so ein Ding, womit ich dich ärgern kann. Ja, aber trotzdem bleibt es ja dabei, dass ich Redman bin. Und nein, das hat nichts mit einer Ratte zu tun. Halt, ne? Wie man oder mit der Farbe Rot. Auch nicht, richtig. Red. Red bedeutet ja im... Ja, Red. Anglizismus im englischen Bereich ein etwas gelesen zu haben. Was ist denn Anglizismus? Das ist ein Erklär das doch mal für die unterprivilegierten Zuhörer. Sowas haben wir nicht. Nein, haben wir auch nicht. Aber jetzt mal hier. Butter bei die Fische. Ja. Was ist denn Anglizismus? Obwohl, wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen also ab. Also wir lösen nochmal ganz kurz. Klassische Finte. Wir müssen nochmal die Wette auflösen. Wir haben vergessen, die Wette aufzulösen. Da kommen wir noch zu. Achso, okay. Ja, also ich bin Phoneboy. Ja. Ne? Was ist deine besondere Fähigkeit, Phoneboy? Also ich erlerne gerade meine Fähigkeit. Ja. Ich habe nur so ein Superschild, mit dem ich so diverse Jokers, beziehungsweise Joker, die mein Superheldengefährte mir in den Weg legt. Ja. So als Stein in den Weg legen. Die kann ich abwehren. Das ist quasi so eine Schutzfunktion für 5 Minuten. Mhm. Es kann sein, dass ich meine Fähigkeiten nochmal weiterentwickle. Da müssen wir nochmal gucken. Und ich habe ein Phone, so ein Megaphone. Megaphone, ja. Stimmt, da habe ich schon direkt einen Namen für mein Phone. Megaphone. Ja. Damit kann ich so alles, was halt ein iPhone auch kann. Ja, ne? Nur so besser. Googeln. Und das darf ich auch pro Folge einmal benutzen. Ja, das ist wahr. Aber du hast natürlich auch in der Realität einige Fähigkeiten, die sich durch Phoneboy halt ergeben. Ne? Einige Fähigkeiten. Nicht nur in unserem Trainingsraum der Show. Ja klar, also ich kann natürlich auch so hier zum Beispiel den Anschlag in Brüssel, den hatte ich fast verhindert, aber leider war der Handy-Akku alle. das Megafon, da ist man ein bisschen abhängig von. Nein, da muss ich jetzt Abstand von nehmen, der war zu hart. Also weil der Handy-Akku leer war, konnte ich jetzt nicht da retten. Das, aber man kann ja auch als Held nicht überall sein, das ist ja leider. Das ist natürlich nicht lustig. Das ist also, natürlich so. Aber das kann ich doch. Ja. Ja, was kannst du denn so? Ich bin Redman aus dem Grund, weil ich... Ich bin ja so ein Tony Stark. Wer hat denn dein Gimmick entwickelt? Zumindest die Namensgebung. Hm? Die Namensgebung. Wer hat dir den Namen für dein Special... Für Redman? Das war, glaube ich... Nein, für dein Gadget. Ach, für mein Gadget, ja. Das war, glaube ich, auch Redman in diesem Fall halt. Ne? Ich bin Plagiat! Ich bin mir da eigentlich relativ sicher halt. Ne? Und übrigens, ich bin Redman. Deine Mutter. Redman bedeutet, wie gesagt, hat was mit Lesen zu tun. Nein, wirklich? Ja, und deswegen ist auch mein besonderer... Was heißt das? Read, Red, Red. Ja, das ist korrekt. Boah, dann ist das... Das heißt, du hast gelesen. Ja, das Boah. Heißt, ich habe mich gebildet. I've read, man. Das ist korrekt. Und ich habe dafür ein Taschenbuch, ein Schweizer Taschenbuch, ne, das mir in jeglicher Lebenslage sinnvolles Wissen zukommen lassen kann. Wieso denn ein Schweizer Taschenbuch? Und einmal pro Folge. Erklär das doch nochmal, warum es ein Schweizer Taschenbuch ist. Ich glaube, das ist relativ ich hoffe, leicht dieser Wert, verständlich. Dieser Wert, wollte ich sagen, dieser Wertwitz, dieser Wortwitz, der kommt an, hoffe ich. Ja, in der Tat. Aber Witze ist ja so, wenn man die erklärt, sind sie nicht mehr witzig. Ne? Ja, das sehe ich jetzt so. Ich denke, doch. Hier, ich erzähle dir jetzt mal einen Witz, ne? Aber du darfst nicht schon wieder deine Fitten auswerfen. Warum darf ein Elefant kein Fahrrad fahren? Weil er keinen Daumen für die Klingel hat. Verstehst du? Ja. Also wenn er nicht klingeln kann, ja, dann ist er gefährlich. Ist aber trotzdem relativ... Ich wollte ihn auch nochmal erklären. Okay. Der Punkt ist, wenn der liebe Fornboy mich ausreden lassen würde, dann würde ich auch noch zu meiner... Das ist halt so eine meiner Probleme. Zweiten Fähigkeit kommen. Weil ich halt gerne telefoniere, Fornboy, dann muss ich halt auch viel reden. Und deswegen rede ich immer dazwischen. Das ist Wahrheit, ne? Dafür hast du ja einen Joker, um dagegen anzukämpfen. Das ist Wahrheit. Den könntest du ja lösen. Das ist auch wahr, in der Tat. Was ich noch sagen wollte, die zweite besondere Fähigkeit, die ich als Redman habe, dank meines Taschenbuchs, ist die, dass ich mich, wenn ich mich schützen möchte, schrumpfen kann und in meinem Taschenbuch verschwinden kann, was dann als eine Art Panzer für mich funktioniert, sodass ich nicht mehr angreifbar bin. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um mich 5 Minuten zu schützen. Wie so eine Schildkröte, ne? Ja. Du denkst jetzt, du bist Hero Turtle oder was, so eine Buchkröte oder was? Ja, das finde ich natürlich hochgradig spannend und interessant. Ich dachte schon, du sagst hochgradig schimmelig. Aber... Weltklasse. Wir haben natürlich noch einen kleinen Punkt vergessen, den du eben schon gesagt hast, den wir noch ansprechen müssen. Die Wette. Rückblick, ja. Also die hat natürlich ich gewonnen. Das ist nicht korrekt. Die Döner sind jetzt 2-2, würde ich mal sagen. Ein großartiger Triumph, ein sehr spannender Weil Triumph. Weil FC Bayern einfach mal scheiße ist und dann noch eine Butze zusätzlich macht. Für alle Hörer, die letzte Woche noch nicht das Vergnügen hatten, uns anzuhören. Wir hatten eine Wette abgeschlossen zum Thema Juventus Turin gegen Bayern München, beziehungsweise Bayern München gegen Juventus Turin. Und ich konnte die Wette gewinnen, weil ich auf eine gerade Anzahl an Toren getippt habe, was tatsächlich geklappt hat, weil Bayern mit 4-2 nach einem sehr spannenden Spiel gegen Juventus Turin gewonnen. Ich würde mal sagen, Bayern ist scheiße. Ich war sehr zufrieden, sehr glücklich, habe lange zittern müssen während des Spiels, aber am Ende dann doch... Es war so witzig, das Erfolg. War das geilste Spiel ever. Also, davon ich finde, das war eines der lustigsten, also so, ich fand das Spiel gut. Also seit langem hatte ich mal wieder Fußball-Entertainment. Ja. Ne? Und, also Juventus Turin hat einfach mal gespielt wie der FC Paderborn. Ne? Also ich fand es sehr amüsant und habe mich natürlich auch gefreut, dass ich den Triumph davontragen konnte und möchte natürlich heute am Ende der Folge wieder daran anschließen und noch einmal gewinnen. Ich glaube nicht. Weil es geht ja auch bei dem Gewinn um Joker. Joker-Regeln. Wollen wir das nochmal kurz für die Zuhörer plausibel machen? Ja, warte mal, da muss ich hier mal gerade mein Trello aufmachen. Wir haben nämlich so ein Gadget, das heißt ein Bello. Ja. Soll ich das erklären? Ja, dann... ich kann aber auch gerne schon mal starten. Bei uns sind die Joker pro Folge eine Möglichkeit... die unseren Superheldenkollegen ein bisschen zu fordern und zu trainieren. Und es gibt da unterschiedliche Joker von. Und es ist so, dass wir regulär alle gerade Folgen, die wir ausstrahlen, einen Joker dazu bekommen, über den wir uns im Vorhinein einigen. Ja. Wir haben deshalb in unserer letzten Folge 0, einen Joker bekommen. Du übertönst mich gerade, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht in Ordnung. Was übertöne ich dich? Ja, ich will auch mal reden. Hallo, ich bin auch da. Ja, ich habe darauf gewartet, dass du halt dich mitteilen möchtest. Ja, also hier, wir haben... Ne, jetzt mach zu Ende. Also wir haben alle gerade Folgen einen Joker, den wir bekommen. Letzte Folge haben wir uns darauf geeinigt, dass wir heute... Halt die Fresse, Joker. Einen Joker, halt die Fresse, Joker. 2 Minuten lang kann derjenige, der diesen Joker halt zieht, den anderen... Des Wortes für 2 Minuten gesperrt. Verweisen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ab heute pro gewonnene Wette einen Joker dazu zu gewinnen. Sollte ja, es mal passieren, dass man mehr als 3 Joker erwirbt, werden alle Joker gelöscht und man steht wieder bei 0 da. Ganz easy Sache. Heute bedeutet das, jeder von uns hat einen Joker zur Verfügung, den er heute einsetzen darf, aber nicht. Also man kann die auch sammeln. Wenn man cool ist, genau, dann kann man die auch tauschen mit seinen Freunden auf dem Schulhof. Was schwierig werden könnte, aber grundsätzlich denkbar. Und, können wir auch Joker tauschen? Wir können die auch tauschen und handeln damit. Das ist natürlich auch möglich. Also ich würde meinen Joker gerne, meine 2 Joker, die ich noch nicht habe, würde ich gerne gegen einen Wetteinsatz eintauschen. Ah, okay. Ja, ja, stimmt, damit kann man auch Wetteinsatz erlassen. In der Tat, allerdings hast du keine Joker, dementsprechend ist das Thema... Ja, weil ich hab mir da schon lustige, manipulative Sachen ausgedacht. Okay, da sind wir mal gespannt. Gleichzeitig gibt es natürlich heute auch, was wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, eine Expertenrunde, wo wir uns ein bisschen zu einem sehr wichtigen Thema unterhalten werden. Ja. Und wir haben ein Quiz-Battle, wo wir ebenfalls Joker gewinnen können. Ja. Wer also das Quiz gewinnt, kann halt einen weiteren Joker erwerben. Korrekt? Ja. Korrekt. So, das kommt dann im Anschluss und dann haben wir natürlich auch noch unsere Prophetenwette, die dann für die nächste Folge... Für das Quiz-Battle habe ich eine Frage. Wie viel Zeit hat man denn, die Frage zu beantworten? Das ist eine gute, weil es muss ja, also ich fände es, wenn du jetzt sagst 5 Minuten, finde ich das zu krass. Nee, ich würde sagen, man hat halt so circa 30 Sekunden Zeit halt, ne, um Gedanken zu machen. Das ist nicht chillig. Ne? Das ist tricky, aber das ist cool. Okay. Es sei denn, man hat natürlich seinen Joker, dass man halt eine Recherche durchführt. Wohl, da hat man nicht mehr Zeit, aber dann kann man die 30 Sekunden halt nutzen, die richtige Information. Zu recherchieren. Ja. Genau. Ja, das mag ich, ja. Sollte es 1... Nennen wir die Folge heute Neue Ära, Folge 1? Ja, vielleicht. Also wir nennen die jetzt immer Neue Ära. Also wir zählen ab jetzt heute neu. Wir zählen einfach nur die Folgen. Und, ja, und dann schreiben wir dahinter Doppelpunkt... ja, aber wir müssen natürlich sagen, warum jetzt Neue Folge 1 ist. Bumslaune oder sowas. Trotzdem müssen wir... Ja, heute ist halt Folge 1, weil wir halt neu am Start sind. Und das Alte war zwar gut, aber das Neue ist besser. Das war der Aufbruch auf unsere Heldenreise, ne? Das ist korrekt. Also kann man das halt sagen. Übrigens noch zum Quiz-Battle, bevor wir dann später dazu kommen. Zum Quiz-Battle. Sollte es unentschieden ausgehen, also 0-0 oder 1-1, gibt es natürlich keinen Joker. Es gibt halt nur einen Joker zu gewinnen. Ja, den Joker gibt es nur im Quiz-Battle, ne? Im Quiz-Battle. Boah, das ist so gemein. Und in der Wette. Boah, das ist voll gut. Also man kann nur gewinnen, wenn der andere 0 geht und ich zum Beispiel 1 habe. Ja, wenn du die Antwort richtig sagst für und die Frage falsch, und die falsch, gewinnst du. Ja, wenn wir beide falsch haben, gewinnt keiner. Und wenn wir beide gewinnen, auch nicht. Also wenn beide ja Frage waren. Boah, dann haben wir ja nie Joker. Vielleicht. Ja, dann vielleicht. Aber wir kriegen über die bevorigen Wette auch Joker. Und reguläre ja auch. Also boah, nee, dann haben wir zu viele Möglichkeiten, Joker zu gewinnen. Nein, ich würde das nur mit dem Quiz-Battle verbinden. Nein, das bevorigen Wette bleibt natürlich auch, ganz klar. Nee, finde ich nicht richtig. Definitiv. Finde ich nicht richtig. Finde ich nicht richtig. So. Finde ich nicht richtig. Damit, da haben wir, glaube ich, den Rückblick abgeschlossen. Ist das korrekt? Ja. Dann starten wir jetzt unsere Expertenrunde. Lieber Tornboy, was Formboy. Ist denn heute... Lieber Formboy. Ja, was, Readerboy. Was ist... Nein, Redman, bitte. Gut, dass du fragst, ich Readerboy. Ich bin Redman. Ja. Was ist denn die Frage für die Expertenrunde heute? Ja, und die Frage ist, wie entsteht Luft? Ja. Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Da weiß ich einiges zu. Also ich habe die Vermutung... ich meine, ich bin ja immer der Meinung, dass alle Dinge im Leben einen gewissen Grund haben. Und dann ist die Frage, warum pupsen wir? Ja. Ey, ja. Das habe ich schon vorhin gesagt, das ist plagiiert hier. Also, ja, also ohne Pupsen gibt es halt keine Luft. Ja, ne? Also im Prinzip ist das Pupsen dazu da, um Luft dann zu sollten erzeugen. Wir mal darüber reden, wie entstehen denn sogenannte Flatulenzen? Ich vermute, das hat einiges mit der Zunahme an Essen und Trinken zu tun, was man konsumiert. Na, also ich glaube ja, dass das auch was mit Laktose zu tun hat. Ne? Laktose, ja. Wenn du zum Beispiel Milchprodukte futterst, ich habe das zum Beispiel, ich habe eine leichte Laktoseintoleranz. Ne? Mhm. Und wenn ich dann da nach dem Fitness mir so einen Eiweißshake reinjage, oder auch generell, ich nehme wieder ziemlich viel Eiweiß zu mir, also so Whey, hier Designer Whey heißt das, 100% irgendwas, also so richtig geile Scheiße, um angeblich Muskeln aufbauen zu können. Mhm. Und wenn ich dann da so einen Shake reinballer, ey, boah, ich könnte nachts zum Mond fliegen, ne? Also einfach Bettdecke stramm um den Bauch binden, einfahren lassen und dann sammle ich so viel Luft an. Würdest du sagen, dass es kontraproduktiv ist, Eiweiß zu sich zu nehmen, wenn man eine Laktoseintoleranz hat in einer gewissen Art und Weise? Also wenn man Luft erzeugen möchte, ist das sehr produktiv. Also, aber wenn man sowas nicht möchte, dann sollte man vielleicht auf ein Soja-Eiweißpräparat zurückgreifen. Ah, okay, das ist natürlich hochgradig sinnvoll. Allerdings kann ich mir bei Phoneboy auch durchaus vorstellen, dass er sich trainieren möchte, indem er halt sich selbst schädigt, so quasi wie Superman unabhängig sein möchte von Kryptonit. Ne? In dem Fall Laktoseintoleranz. Kann sein. Und wenn ich dann halt meine neuen Superheldenkräfte erlernt habe, durch Fitness, durch Eiweiß, dann kann man sagen, herzliche Flatulation. Ja, ne? Also das finde ich halt schon sehr angenehm. Ich würde es nur begrüßen, wenn deine Flatulenzen einen weniger intensiven Geruch hätten, muss ich sagen. Ja, du hast ja noch nie gerochen. Ich denke doch, ja. Wann? Also, wann denn bitte? Täglich? Wann hier? Nein. Ja, natürlich. Ich glaube nicht. Also, ich weiß ja, das ist aber auch so, Flatulationen sind ja auch Superheldenkräfte. Dann kann ich fliegen. Ja. Kann ja auch nicht jeder. Ist halt was dran, ne? Reader Boy kann zum Beispiel sich nur klein machen, ne? Ich bin Redman. Ja, ja. Redman, ne? Ganz wichtig, ne? Redman war dieser Rapper aus dem Christina Aguilera-Video, so Dirty oder so. Kennst du das noch? Nein. Leute, googelt das mal auf Facebook. Nein, denn ich bin Redman. Ja. Nicht Reader Boy. Ja. Wobei, mir ist aufgefallen, dass auch einige der Herrschaften, als wir auf Sylt waren, auf der Toilette einige Flatulenzen rausgelassen haben. Aber dazu ist doch die... Während des Prozesses des... Ballastabwerfens. Ja. Allerdings ist das natürlich auch völlig verständlich, denn dazu ist ja die Toilette irgendwo auch da. Ne? Also soll ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen fahren lasse, auf Scheißhaus gehen? Das ist korrekt. Also da sollte Phoneboy ein bisschen Anstand walten lassen. Ja, Anstand. Also, ich habe ja nicht mal hier total die Fäkalsprache. Nein, also wenn ich flatuieren möchte, dann gehe ich eine Örtlichkeit aussuchen, dieser Ausübung meiner Heldenfähigkeiten würdig ist. Das finde ich sehr elegant. Ein heiliger Ort. Sehr elegant und hochgradig sinnvoll auch in diesem Fall. Sind wir uns denn grundsätzlich einig, dass Luft durch Flatulenzen entsteht? Ja, also ich finde schon, obwohl es gibt ja auch heiße Luft. Und es gibt auch frische Luft. Ne? Ja, frische Luft, woher kommt die? Ja. Was ist denn das? Das ist ja die frische Frage. Luft. Werden denn durch, welche Luft? Durch Flatulenzen werden ja keine frische Luft erzeugt, ne? Das ist ja eher halt faule Luft, ne? Dann weiß ich nicht. Oder heiße Luft manchmal auch. Auf dem Lande hast du ja auch frische Luft und die riecht auch nach Flatulation. Ja, aber unter Umständen vielleicht gibt es ja auch in manchen Gegenden wirklich frische Luft, die nicht nach faulen Eiern. Gibt es denn irgendwelche Superhelden, die voll. Das ist ja auch mal was. Jetzt kommen wir mal bei Luft von der Luftproduktion. Ich finde, Furzen ist ja was Menschliches. Hast du schon mal in einem Kinofilm einen Furzen sehen? Stell dir mal vor, Iron Man hat so einen Mega-Man-Anzug. Der hat bestimmt so einen Luftfilter, damit er nicht seine eigenen Blähungen so einatmen muss in dem Anzug. Ja, das denke ich auch. Vielleicht hat er sogar eine Pampers integriert. Halt, ja, da werden die Pipi machen müssen. Ja. Oder ne, so was anderes, wo halt ein Stück Land mit rauskommt. Das ist zum Beispiel auch für Spider-Man und so weiter ein Problem, gerade mit den ganzen Strumpfhosen und so weiter, da wieder rausgeschlüpft. Also es ist ein Ganzkörperkondom und dann stell dir vor, da musst du da so... Ja. Dann kommt da so ein ordentlicher Donnerfurz raus, ne? Und dann prescht da noch so ein Stück Land mit raus. Ja... Schon ein wenig unappetitlich. Und dann hast du da so ein Strumpfhöschen an, so ein Ganzkörperkondom. Kommst ja auch nicht raus, weil du willst ja anonym bleiben. Ja, aber das ist ja ganz cool, wie es zum Beispiel bei Batman ist und so weiter. Der hat ja meist immer noch so eine Unterhose über dem Kostüm drüber gehabt halt, ne? Ja, dann weiß man nicht, ob die Hose auch ein Ganzkörperkondom war. Ja. Oder ob das eine Extrahose ist. Das ist die Frage, aber vielleicht. Aber eine Unterhose über dem Kostüm, was für ein Opfer, ey. Ja, aber hat der Superman ja auch halt, ne? Ja, ist auch ein Opfer. Bis Man of Steel, ne? So viel ich weiß. Da hat er die Unterbuchse dann ausgezogen. Ich weiß nicht, was daran. Was war da? Das ist knifflig, halt, ne? Aber ich denke, wir sind schon relativ nah dran an der Geschichte, wie Luft entsteht. Ja, das sehe ich auch so. Ja, wie entsteht denn Luft? Also ich würde sagen, durch Atmen, Ausatmen, Einatmen. Das heißt, wir Menschen produzieren Luft. Das hat nichts mit Bäumen oder sowas zu tun. Ja. Bäume? Welche Bäume? Ah, okay. Da haben wir doch eigentlich schon ein ganz gutes Fazit gefunden für unsere... Find ich aber auch. Für unsere Expertenrunde. Also, aber wir sind ja noch... Wir können noch ein bisschen Expertenrunde machen hier. Ja, aber haben wir denn da noch was? Sind wir denn nicht dem Rätsel schon längst auf die Spur gekommen? Sind wir das? Ich weiß also nicht. Also ich würde sagen, wenn wir uns einig sind, dann würde ich sagen, Luft entsteht durch Flatulation. Ja. Und frische Luft bleibt noch ein kleines Mysterium, woher das kommt. Aber ich glaube, ein paar Fragen. Das ist gefilterter Pups. Gefilterter Pups? Was ist denn ein gefilterter Pups? wenn du durch eine Unterhose pupst, das ist ja wie so ein Filter. Das ist zwar kein Kraftkohlefilter oder so ein Kohlefilter, das ist halt so ein Baumwollfilter. Und ja. Das heißt, wenn man angezogen ist, dann sind die Pupse nicht zu riechen. Ich hoffe doch. Oder werden erfrischt. Ohne Witz, lass doch mal Patent anmelden. Für so ein Zäpfchen. So ein elektrisches Ding mit so einem Kraftkohlefilter oder so drin. Das ist so ein Zäpfchen, das wäre jetzt mal so eine Idee. So könnte man Luft erzeugen, frische Luft erzeugen. Ja. Das ist so ein Filter, den steckt man sich in den Arsch und wenn man dann furzen muss, kommt da Rosenduft raus. Oder ja, so. Und vor allen Dingen, da gibt es richtig Potenzial. Ja, zum Beispiel eben auch, man kann ja gewisse Lockstoffe entwickeln, gerade für die Anziehung zwischen Mann und Frau, die man halt so produzieren kann. Lockstoffe! Beim Scheißen oder Furzen Lockstoffe. Tja. Ja, okay. Also das würde doch ein Marketing, da können wir das Marketing sparen für das Produkt. Nein, ich habe jetzt, ich habe wieder vulgär benutzt, also beim Codieren, ich nenne es jetzt mal Codieren, Codieren den Code. Also beim Codieren kann man Lockstoffe erzeugen. Ja. Das ist so ekelhaft. Also, das muss man sich natürlich ein bisschen vorstellen. Halt. Ich als Redman habe natürlich eine enorme Vorstellungskraft. Ich will mir aber das nicht vorstellen. Ja, aber ich meine, also funktioniert das? Also soll das wie so ein Aphrodisiak? Exakt. Also wenn das nicht verkauft werden würde, dann weiß ich es auch in Verbindung nicht. Mit dem Zäpfchen? Ja, natürlich. Ach so, ich dachte jetzt schon, ich dachte schon ohne. Ja, aber Phoneboy, da muss man auch ein bisschen mehr auf die Audio-Elemente dieser Show halt also achten. Das kann halt, ich doch. Also die Sprache, also, die so erzählt wird. Und das kann ich doch. Ja, also ein wenig vielleicht. Wollen wir jetzt zum Quiz-Battle übergehen? Ja, wollen wir eine Münze werfen, wer anfangen muss? Das können wir dann machen. Hast du denn eine Münze zur Verfügung? Ich könnte mal nachschauen, ob ich in meinem Anorak, in meiner Jacke, in deinem Jackett halt, ne? In deinem, das ist in mein Jackett. Jackett, ne? Ich guck mal, was wir da noch so haben. Ja, da bin ich mal hochgradig gespannt auch. Ne? Und es ist ja auch sehr spannend. Sehr, sehr spannend. So, ich habe hier noch so eine Centbörse, weil bei mir geht ja immer alles in Klüngelkasten. Ja. Also in so eine Sparbuchse. Und jetzt habe ich hier noch Wechselgeld. Nimmst du Brandenburger Tor oder Zahl? Ich nehme, glaube ich, die Zahl. Ne? Okay, mal gucken, was das wird. Also wer... Das muss oben liegen. Ja, also, was oben liegt, gewinnt. Und der darf halt die aussuchen. Hm. Ja, finde ich gut. Oh, oh. Also wie ich weiß, es hat Formboy ein akutes Fangproblem. Warte. Zahl liegt oben. Das heißt, ich darf aussuchen. Hast du Zahl gewählt? Ja. Nee, warte, dann machen wir nochmal. warte, aber mit Fangen jetzt. Nein. Oh, jetzt habe ich gefangen. Was liegt wohl oben? Wir haben schon längst gewonnen. Nee, warte. Vielleicht ist ja wieder Zahl. Warte, ich drehe nicht um oder so? Vielleicht ist was kommt hier? Ja, wieder Zahl. Ja, das heißt, ich habe gewonnen. Okay, ich nehme das nochmal. Ich soll anfangen. Phoneboy darf starten. Mit meiner Frage. Okay. Was hat Flügel, aber keine Federn? Was hat Flügel, aber keine Federn? Warte, und ich stoppe auch die Zeit dafür. Du wirst niemals darauf kommen und das finde ich auch sehr gut. Flügel? Okay. Nein, du darfst nicht überlegen. Ich muss erst Zeit stoppen. Okay. Ich darf nicht überlegen. Natürlich darf ich überlegen. Ich möchte. 30 Sekunden haben wir gesagt. Ne? Mhm. Flügeln, aber keine Federn. Ich würde sagen... Oder machen wir eine Minute 30. Ich würde sagen, ein Pinguin. Nein. Ein Pinguin hat aber Flügel. Ja, aber es geht um diese Frage, die Antwort, die da... Ja, aber die Antwort ist korrekt. Ja, nein, es kann ja auch was ganz anderes sein. Es ist etwas, das Flügel hat, aber keine Federn. Ein Kissen. Nein. Nein, es hat keinen Flügel, es hat... umgekehrt. Flügel... Also du musst ein Drachen. Nein, auch nicht. Also es muss eigentlich... Ja, das ist alles korrekte Antwort. Ja, aber es ist nicht das, was ich haben möchte. Ja, super, ne? Okay, dann löse ich auf. Ein Flügelverkäufer. Ja, aber... Der war gut. Aber trotzdem muss ich sagen, ich habe den Punkt gewonnen. Ne? Nein, hast du nicht. Weil ich alles korrekte Antworten geliefert habe. Hast du nicht. Okay. Es müssen ja auch keine faktisch richtigen Sachen sein. Ja, aber muss ich ja irgendwie beantworten können. Ja, aber es war ein Flügelverkäufer. Okay. Dann, Aber du hättest mehr Fragen stellen können, wie bei Wer bin ich? Okay, dann machen wir es so, dann bin ich jetzt ja dran, deine Frage stellen, ne? Muss das? Meine Frage ist... Hoffentlich einfacher. Meine Frage ist Game of Thrones. Ja, es muss aber auch so was wir beide, sein, die ich kenne. Was wir beide geschaut haben. Ja. Du kennst meine Lieblingsfigur. Aber ich möchte jetzt, dass du mir meine Zweitlieblingsfigur sagst. Oh Gott. Und ab jetzt hast du auch den Joker, dass du nichts sagen darfst, mein Freund. 2 Minuten lang. So, das Tolle an der Sache ist, da jetzt nur 30 Sekunden ablaufen, halt von der Frage, ist es relativ wahrscheinlich, dass der liebe Fawnboy nicht gewinnen kann. Und dementsprechend bestraft wird für seine erbärmlich schlechte Frage, die er mir gerade gestellt hat, die ich korrekt beantwortet habe mit 3 sehr, sehr, sehr sinnvollen Antworten, die alle korrekt waren. Und diesen Joke, dass ich mir jetzt überlegt habe, den Joker dann zu verwenden, wenn er seine Frage beantworten muss, finde ich eigentlich relativ genial, muss ich sagen. Halt, ne? Schöner wäre natürlich gewesen, wenn ich jetzt wirklich auch die Frage hätte beantworten können, die... gerade von dem lieben Fawnboy gestellt wurde. Allerdings war die auch so unfair gestellt, dass ich drüber nachdenke, Protest einzulegen. Aber in jedem Fall freut es mich eigentlich, dass ich jetzt diesen Joker ziehen konnte. Als erster, auch im Prinzip also derjenige bin, der als erstes einen Joker ziehen konnte in dieser genialen Show. Und dann auch noch so genial Fawnboy auskontern konnte. Ja, ich spüre ein hohes Grad an Befriedigung in mir aufsteigen. Dazu kommt eben auch noch, dass es dann aussah, dass wir dann eben heute mit 0-0 aus dem Quiz-Battle rausgehen, was ich hochinteressant finde. Und dazu kommt noch, ich freue mich natürlich gleich auf die Prophetenwette, da bin ich auch relativ... Ich bin mir nicht ganz sicher, was Fawnboy gerade versucht. Er scheint auf jeden Fall hart damit zu kämpfen, dass er jetzt aktuell nicht reden darf, was ich natürlich auch hochgradig amüsant finde. Leider könnt ihr das Gesicht von Fawnboy in diesem Moment nicht sehen. Es funktioniert scheinbar nicht das, was er... Fick dich. Es scheint nicht ganz zu funktionieren. Er versucht, seinen Phone einzusetzen bei seinem Experiment, das ich natürlich torpedieren kann, indem ich weiterrede und möglichst laut rede, um jegliche Möglichkeiten seiner Kommunikation aktiv zu unterbinden. Das gelingt mir, glaube ich, relativ gut und kann dadurch Phoneboy so ein bisschen in die Weißglut treiben, was ich auch richtig gut finde. Und ich bin trotzdem auch noch relativ zuversichtlich, dass ich die Bro-Fitten-Wette, die wir heute aushacken werden, gewinnen kann und dementsprechend... So, die Zeit ist umgebastelt. ...mit einem zusätzlichen Joker in die kommende Sendung gehen kann. Das war richtig uncool, Alter. Ja, aber genial. Ja, toll. Den gleichen Plan hatte ich auch, ey. Warum hast du nicht gemacht? Ja, weil ich dachte, die Frage ist so scheiße, die wirst du eh nicht beantworten können. Okay, ich glaube nicht, dass du diesen genialen Plan verabschiedet hast. Aber wir sollten vielleicht nochmal eine Regelung für die Fragen finden, dass die auch beantwortbar sind. Mhm. Also für so einen Suppenkasper wie dir. Ja, ne? Ja, also ich habe die aber korrekt beantwortet. Auf jeden Fall, die App wollte sagen, hab einen Koitus mit dir selbst. Ah, okay, ja, das hat nicht ganz geklappt, ne? Aber trotzdem muss ich mir kurz selbst auf die Schulter klopfen für diesen genialen Einfall. Toll. Damit haben wir das Quiz-Battle heute mit 0-0 beendet. Überragender Einfall. Ja, in der Tat. Das muss man sagen. Aber ich finde, wir müssen nochmal ganz kurz rückblickend auf die Sendung sagen. Durch diese neue Errungenschaft, die wir hier haben, woraus entsteht Luft? Sind es die Flatulenzen? Ist das vielleicht Kacke oder sonst was? Da haben wir nochmal einen Fall aufgerollt für Galileo Mysteries, ne? Also definitiv. Kurzen Zwischenstand, wie lautet die Uhrzeit? Wir sind jetzt ja schon quasi... Wir sind jetzt bei 28, 29 Minuten. Ah, okay. Wir können jetzt mal hier so die Dings besprechen. Die Profitenwette. Das ist korrekt. Ja, worum wird es denn bis zu der nächsten Folge gehen? Zu unserer Wette. Gibt es noch irgendwas Fußballmäßiges? Es gibt ja ein Länderspiel dieses Wochenende. An Ostern, ne? Ja. Wer gegen wen? Deutschland spielt. Gegen wen? Kann es sein, dass das Frankreich ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss mal kurz recherchieren. Es kann durchaus sein. Ja, ich habe hier kein Internet. Irgendwie spinnt das Internet hier heute. Das WLAN geht nicht. Es wäre super, wenn du mal nachschlägst. Ja, ich schaue gerade. Aber du darfst auch nicht lesen, wer mitspielt oder wer nicht spielt. Ja gut, das kann ich sowieso, das weiß ich entweder sowieso oder weiß es nicht. Testspiel am Donnerstag. Was steht da aus dem Thema Deutschland? Ah, DP-Team. Ja, so ist das. Ist halt nicht ganz einfach so hier. Ja, weil er weiß nicht, wie man googelt. Ne? Ja, ich gucke oft, dass meine Leute die Länderspiele nicht gefallen hat. Mein Gott. Gucken wir mal. Mein Gott, Walter. Länderspiel. Ich finde, nächste Folge könnten wir auch mal so ein Döner-Ding dort aufnehmen. Weißt du, was auch voll witzig sein wird? Wenn wir die nächste Folge aufnehmen, arbeite ich hier nicht mehr. Das ist... Wo arbeitest du denn nicht mehr? Ja, hier mit dir zusammen. Dann sind wir noch Propheten und keine Arbeitsbrolegen. Warte. Mir darf man kein Geld in die Hand geben. Ich bin Spieler. Ja, es ist ein Spielkind, möchte man sagen. Gegen England in Berlin. Deutschland. Am 26.03. übermorgen. Deutschland gewinnt. Oder machen wir wieder gerade ungerade? Wir machen gerade ungerade Wette, weil das am fairsten ist. Das ist scheiße. Lieber G-Bro, möchtest du gerade oder ungerade? Ich lasse dir den Vortritt. Ungerade. Das heißt, ich bleibe bei gerade, was mir Glück gebracht hat. Finde ich eine gute Idee. Ja. Das ging ja dann eigentlich relativ schnell. Ja. Das heißt, hier, Klopferchen. Wir klopfen auf das Spiel Deutschland gegen England. Ja. Testspiel. Phoneboy tippt auf ungerades Ergebnis und... Redman, meine Wenigkeit, tippt auf ein gerades Ergebnis. Ja. Das heißt, um welchen Joker geht es? Welchen können wir gewinnen? Den darfst du dir diesmal aussuchen. Okay, ich möchte einen Joker... Die dürfen immer nur maximal 1 oder 2 Minuten laufen. Okay, 1 Minute lang nichts hören. Und nichts, also den Raum, wo wir aufnehmen, verlassen, sodass du nicht nur nichts sagen kannst, als sondern Joker auch nichts hören. Nichts hören. Das heißt, du weißt auch nicht, was gesagt wird. Ja? Geliked wird. Einverstanden? Ja, finde ich gut. Um diesen Joker geht es, den und können wir gewinnen. Und der geht 2 Minuten lang, ne? 1 Minute. Ja. Eine? Boah, das finde ich richtig gut. 1 Minute. Und dann müssen wir jetzt aber auch noch bestimmen... Ich wünsche mir auch, dass du den bekommst. Kriegen wir auch wieder einen Döner dazu? Ja, das finde ich ja schön. In der Wette geht es immer um den schönen Döner. Und was ich noch... Boah, ich werde fett, wenn wir weiter wetten. Wir müssen allerdings auch noch darüber sprechen, welchen Joker wir nächste Folge regulär kriegen. Ja, gute Frage. Also da der Podcast auditiv ist, macht ja so ein Schließ die Augen Joker keinen Sinn. Ach Mensch. Wollen wir das nochmal spontan überlegen und dann nächste Folge erzählen? Das können wir kriegen. Auf jeden Fall gibt es in der nächsten Folge einen No Joker für beide. Ja, und einen Quiz-Battle-Joker. Du hast auch noch einen Joker übrig. Einen Wetten-Joker, ja, das habe ich mir auch gut gedacht. So. Aber wir sind mal gespannt, wie sich das halt ergibt. Noch gibt es ja auch immer... Wo nehmen wir die nächste Folge eigentlich auf? Hier auch so? Hier? Wo sind wir hier? Ja, irgendwo hier. Irgendwo hier. Okay. Vielleicht auch irgendwo woanders. Dann sind wir jetzt am Ende unserer grandiosen ersten neuen Sendung. Propheten. Die erste Folge 2. der neuen Ära. Propheten 2.0. Ja. Und dann würde ich sagen, um es in Reader Boys Manier zu sagen, ciao, ciao. Redman. Ich bin Redman. Und ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich gewinne. Ich bin Redman. Ciao, ciao.